1. Dank dem Herrn den ist gütig und sein Gnade bleibt in ewigkeit bestehen. 2. Die sollen all jen verkunden, die der Herr aus ihrer Bedrängnis erlosten befreit hat. 3. Er hat sie aus fernen Landen zusammengeführt, so will aus dem Osten und Westen als auch aus dem Norden und Süden. 4. Manche itten in der einsamen Wüstum her, one einen Weg oder ein bewohnbare Stadt zu finden. 5. Sie litten unter Hunger und Durst, weshalb ihr Lebenskraft allmalig schwanden sie verzweifelten. 6. In ihrer Chefen notschrien sie schließlich zum Herrn, der sie darauf in aus ihren Angsten rettet. 7. Er führte sie auf einen direkten Weg, damit sie ein Stadt erreichen konnten, in der sie dauerhaft wohnen dürften. 8. Sie sollten dem Herrn für sein Gnade danken und sein wunderbaren Taten und den Menschen öffentlich preisen. 9. Den hat das Verlingen der Durstigen gestillten die Hungernden mit guten Gaben reichlich versorgt. 10. And assassin in tiefer Finsternis und im Schatten des Todes, gefangen in Elend und eisernen Ketten. 11. Dies Gesche, weil sie sich gegen die Werk Gottes aufgelenten den Rat des Höchsten missaktet hatten. 12. Die Schall bugte ihren Stolz durch Museum arbeit, sie brachen zusammen und niemand kam ihnen zu Hilfe. 13. Als sie jedoch in ihrer Not zum Herrn schrien, befreit sie aus ihrer Verzweifelten Lage. 14. Erfüllte sie aus der Finsternis und dem Todschatten heraus und zerbrach die Fesseln, die sie gefangen hielten. 15. Sie sollten dem Herrn für sein Gnade danken und sein wunderbaren Taten und den Menschen rühmen. 16. Den hat die bronzenen Türen zertrümmert und die eisernen Riegel ihrer Gefängnis zerbrochen. 17. Manche wurden aufgrund ihrer sündigen Lebensstils und ihrer Verfallungen von Krankheiten und Leiden geplagt. 18. Sie empfanden Abschu vor jeglicher Nahrung und befanden sich bereits unmittelbar in den Toren des Todes. 19. In ihrer Bedrängnis schrien sie zum Herrn, der sie aus ihrer ausweglosen Situation rettet. 20. Sant sein Wort aus, im sie zu heilen und sie vor dem Sicheren Verderben zu bewähren. 21. Sie sollten dem Herrn für sein Gnade danken und sein wunderbaren Taten und den Menschen verkünden. 22. Sie sollen im Dankopfer darbringen und sein Werk mit freudigem Jubel überall bekannt machen. 23. Wieder ander Führen mit Schiffen über das Meer, auf den großen Gewossen ihren Handel zu treiben. 24. Dies Menschen haben die gewaltigen Werk des Herrn und sein Wunder in den Tiefen des Oseans gesehen. 25. Den auf sein Gebot hin erhob sich ein gewaltigestem Wind, der die Wellen hoch aufpeitschte. 26. Sie werden bis zum Himmel emporgehoben und sanken wieder in die Tief, so dass ihnen vor Angst das Herrschwer Word. 27. Sie turmelten und schwankten wie betrunken, und all ihr seemannisch Klugheit waren envollig nutzlos. 28. Die schrien sie in ihrer Not zum Herrn, und erfüllte sie sich her aus ihrer Bedrängnis heraus. 29. Verwandelt den Sturm in ein sanftes Säuseln, woraufhin sich die tobenden Wellen des Meeres beruhigten. 30. Sie freuten sich über die eingetretene Stille, und erlaitet sie sich her in den von ihnen ersehnten Hafen. 31. Sie sollten dem Herrn für sein Gnade danken und sein wunderbaren Taten und den Menschen preisen. 32. Sie sollen in der Versammlung des Volks erhoen und in im Kreis der Ältesten rühmen. 33. Verwandelt Wasserreich Strom in ein trocken Wüsten sprudelnd Quellen in Durs, Durstiges Land. 34. Fruchtbare Boden Word aufgrund der Bosheit seiner Bewohner zu einer unfruchtbaren, solzigen Step. 35. Umgekehrt machte die Wüste zu einem wasserreichen See und verwandelt Trockens Land in frisch Quellort. 36. Dort ließ die Hungernden siedeln, damit sie ein Stadt gründeten, in der sie dauerhaft wohnen konnten. 37. Sie besäten Felder und legten Weinbergen, die ihnen Jahr für Jahr reiche Erträge einbrachten. 38. Segnet sie so sehr, dass sie sich stark vermehrten, und Orcher wie Bestand nahm nicht ab. 39. Wenn sie jedoch durch unterdrücken. Unglück oder Kummer desimierten gedemütigt werden, griffo ein. 40. Schattet verrachtung über die Edlen aus und last sie in einer weglosen Einode zielos am Herren. 41. Den armen Hingen hilfte aus ihrem Elend heraus und macht ihr Familien so zahlreich wie ein Herd. 42. Die Aufrichtigen sehen dies gerechte Keat und freuen sich darüber, waren die Bossheit zum Schweigen gebracht word. 43. Wer weiße ist, sollte dies Arenis sorgfältig beachten und über die Wielfältigen nadenweis des Herrn nachdenken.